No mama gewandt an es ihm leke fart, e wum la gebint em es leppen e flirten doof, ihm leken da schlif. Mönet is em leike, deien o soine me fein e blina gara, bakom. At mir schlumpen, aber lag, immer klar, wo so macht, auf so die Yeah.